13. Verspätung. O atraso. In, zeitlich. Daqui a... Verpassen, aber auch verlieren. Perder. Flug. O voo. Dürfen, sollen. Dever. Flughafen. O aeroporto. So. Assim.